sind Dark Phantom Puls. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder alle die Sande und Petra. Ja. Hallo. Hallo. Hey, super, dieses Mal kein kindliches Hallo. Ich habe extra für dich so mal drauf verzichtet. Ach, danke schön. Es tut gut. Ja, so bin ich. Ja. Gell? Mhm. Ich denke ja manchmal an dich. Ja, finde ich gut. Ja. Gell? Petra, wo waren wir denn gestern? Das war geil gestern, oder? Och, gestern, Leute. Gestern war so schön. Das war ziemlich cool, doch. Also es hat auch echt Spaß gemacht. Es kam vielleicht nicht so rüber. Ich war nicht so, also wir waren alle nicht so gesprächig wie sonst eigentlich. Ne? Wir waren sehr konzentriert. war schon ziemlich interessant. Das letzte Mal erlebt, Leute. Hammer. Ja. Also wir waren gestern, um mal aufzulösen, wir waren gestern in Urgottsbau. Und zwar als Ellis Geburtstagswunsch, Ellie hatte das ja schon mal erzählt, dass bei in ihrer Allianz man sich einen Geburtstagswunsch erfüllen lassen kann. Und da hat sie gesagt, okay, ich möchte gerne in Urgottsbau und zwar nur mit Messmann. Ja. Und da waren wir dann auch, mit Messmann. War sehr, sehr cool, es war sehr, sehr lustig. Es war hochkonzentriert, ja. Also das muss man auch sagen. Es war wirklich, die Leute, es Gegensatz war zu sonst. Es war, genau, da wird immer mal geplappert und hin und her. Es war zwar zwischenzeitlich, war es auch sehr lustig, weil es dann im TS dann schon hoch herging. Aber so an und für sich war das ziemlich konzentriert, ziemlich cool. Ja. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Und ich war mal nicht der Mönch. Du warst mal nicht der Mönch. Nee, du hast den Nekropart übernommen. Ich habe Tank gemacht. Das war auch super. Ich habe Tank gemacht, habe das Bild falsch verstanden, habe mir das dann erstmal von Dion erklären lassen. Dankeschön an dieser Stelle. Danach klappte das super. Mann, ey. Aber ich sah stylisch aus. Wir sahen alle stylisch aus. War total super. Also erstmal alle total stylisch. Natürlich, wie das so ist als Messmer. Und da eigentlich im Prinzip spielt man ja so eine Art Balance-Team. Als Messmer-Only-Team. Genau. Du spielst mit zwei oder drei Tanks. Drei Tanks wollten wir spielen. Aber leider hatten nur zwei Leute das Bild. Das waren Dion und ich. Und damit hat sich das erledigt. Wir haben einen Spirit-Spammer dabei. Den Nekro. Den Waldi sozusagen, der ja Rand der Auslöschung mit dabei haben muss. Wie viele Healer hatten wir? Drei, ne? Zwei Healer, ein Prot. Mhm. Und genau. Dann, der Rest ist quasi Illusions- bzw. Beherrschungsmessmer, also Damage Dealer. Sprich, zwei Vision of Regret Messmer hatten wir dabei. Genau. Zeitweise, sag ich jetzt mal. Willst du, ich wollte gerade fragen, willst du jetzt schon drauf eingehen oder wollen wir das im Verlauf klären? War ganz lustig. Also man muss ja auch mal sagen, ich muss sagen, ich habe mich habe keine Kosten und Mühen gescheut, meine Messmerin auch mal aufzupimpen und habe nicht aufpimpen, Fesra, sondern endlich mal raus aus dieser Bordsteinschwalben-Ecke, ja? Die sah ja furchtbar aus, die Frau. Die arme Frau, die sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, aber wenn du ihr natürlich so eine Rüstung anziehst, wo man nur noch billig mit aussehen kann, ja, mein Gott, die Arme, was will sie denn dann machen? Also komm, die Kursik sieht nicht so schlimm aus. Es gab mal so eine Dokumentation über die Herbertstraße in Hamburg. Ihr wisst ja, das ist da, wo man für Frauen bezahlen kann. Und da war auch unter anderem wurde eine Dame interviewt, die so eine Domina ist. Ja, das ist ohne Scheiß jetzt. Und die hatte genau dieselbe Frisur wie deine Messmerin. So, und wenn die jetzt rumrennt, deine Messmerin noch, in diesem Billig-Outfit, dann muss ich immer an diese Frau denken. Ja. Okay. Ist so. Ja gut, Mai, ich habe sie ja jetzt umgezogen. Sie hat jetzt eine wunderschöne Elite-Schurken-Rüstung bekommen. Ja. Einen wunderschönen Goldstrahlstab. In schwarz, Leute. Alles schwarz gefärbt. Sieht super aus. Bombe. Alles schwarz. Dann hat sie noch Ilianas Stab, der übrigens auch sehr, sehr gut zu dem Outfit passt, finde ich. Ja. Und neues Schild und neues Schild und neues Schwert bekommen. Ja. Ich habe mir überlegt, was ziehe ich an. Ja, die Elite-Rüstung, die ich sonst immer anhabe und so, wollte ich jetzt mal nicht mal was ganz anderes. Und habe mich dann auch für ein schönes Outfit für die Krüter entschieden. Die sieht ja auch bomben aus. Ne? Die sehr, sehr, sehr klasse zu deinem Schwert gepasst hat. Ja, extra Zodiakus-Schwert und diese Ägäis von Org. Wie wird denn das ausgesprochen? Arg. Jürgen mal, ihr wisst, dieses schwarze Ding, das ist echt hübsch. Ich werde mal ein paar Bilder von diesem schönen Urgus in Style-Ding, werde ich mal in mein Album tun bei GW Characters. Da könnt ihr euch das angucken, ihr Lieben. Ja, sah jedenfalls total super aus. Und waren viele Frauen dabei, ne? Nur zwei Männer. Markus und Frost. Frost hatte meine lieblingsmännliche Rüstung an, die Elite-Zauberkundigen für Männer. Leider in weiß gefärbt. Wollte ich jetzt nicht zu ihm sagen, flipp die sofort um. Aber war schade. Und Markus hatte die Elite-Vornehmer an. Nee, war das die Elite-Vornehmer oder war das die normale? Nee, die Elite, glaube ich. Das sieht man an den Stiefeln. Weiß ich jetzt nicht mehr. Das sind die wichtigen Fragen. Und sonst waren halt viele Frauen dabei. Genau. Was hatten die Frauen so an? Muss ich jetzt gerade überlegen. Wir hatten zwei alte Rüstungen. Hier Millie und Dion, ne? Die haben beide die gleiche Rüstung gehabt. Wobei Dion hat die Rüstung ja so schön ja in so einem Braun gefärbt. Genau, aber der hatte ja die anderen Handschuhe an und ein Blindfold, also eine Augenbinde. Was übrigens sehr, sehr gut aussah, fand ich. Genau, er hat die Augenbinde, deswegen, also das passt nämlich für seine Rollenspielgeschichte ganz gut. Gut, als so. Tank ist das jetzt ein bisschen unwahrscheinlich. Nein, aber sie ist, also rollenspielmäßig, seine Messmacherin ist beim Rito in der Lehre. Und deswegen die Augenbinde. Ja, da guckst du, ne? So ist das. Sieht doch gut aus. Mhm. Ja. Dann haben wir noch eine Wabi dabei. Genau. Eine Kanta. Greg hat die Kanta. Ja, Greg, das war super. Dem war auch ein bisschen langweilig zwischenzeitlich, ne? So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Er ist ja dann immer zwischendrin mal so ein bisschen nach vorne gerannt und so. Hallo. Ja. War lustig. Also Leute, klappte alles total super, auch ganz easy. Also wir haben schön gezogen, der Dion, der kann das ja wie eine Eins, dann haben wir schön getankt. Und dann wurden die schön platt gemacht, die Gegner, wie sich das gehört. Was? Ganz smooth. Und dann meinte Greg auf einmal, ihm wäre langweilig. Ja. Und dann ist er nach vorne gerannt, hat also alles gezogen. Was denn? Wir haben sie auch ziemlich schnell down gekriegt. Also Bitte? Wir waren recht fix unterwegs. Also das muss man sagen. Ja. Ohne Konzepts, ihr Lieben. Nix Konzepts hier. Ohne Konzepts? Ich hatte zwei dabei, so für die Notfälle, aber keins gebraucht. Ist echt super gelaufen. Ist dann zu einem. Eine gute Heilerin, muss man echt sagen. Ja. Also sie ist echt super. Ich habe ja schon mit ihr zusammen geheilt. Was hatten wir noch? Ich war jetzt eigentlich meine Rüstung, war noch nicht fertig. Gotzi hat noch seine Rüstrüstung angehabt. Was hatten wir denn noch? Ja, hier. Greg hatte die Kanta normal und ja, die waren alle, ne? Hatte ich und du die Krüter. Ja, das waren alle, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also wir sahen sehr stylisch aus, aber ihr werdet das ja sehen, wenn ihr möchtet. Guild Wars Characters muss ich nochmal hochladen. Genau. Ja, und das war lustig. Also du kriegst die echt ohne Probleme down. Das ist also wirklich gerade der erste Raum, da hatte ich echt Bedenken. Ich dachte, oh, jetzt kriegen wir gleich mal richtig aufs Maul, überhaupt nicht. Nee, überhaupt das ging nicht. Besser als mit anderen Teams. Ohne Scheiß. Ja. Aber ich glaube, das lag eher daran, dass wir das erste Mal nach langer Zeit, das fand ich eigentlich, deswegen fand ich das jetzt dann auch super geil, weil du wirklich endlich mal wieder, das war so eine kleine Herausforderung. Also ich kannte das Bild ja auch nicht und du hast das ja auch eben gerade gesagt, alle waren zum Anfang ziemlich still im TS, weil sie sich echt konzentriert haben, mit dem Bild zu spielen und mit der Energie und was du dann alles dabei hast. Und nachher, weiß ich nicht, so vorletzter Raum, als wir eingespielt waren, da ging das auch schon wieder los mit dem Geschnatter, ne? Ja, da wurde es zumindest extremer. Also es war zwar immer noch nicht so gelöste Stimmung, sage ich mal in Anführungszeichen, wie sonst eigentlich immer, aber es wurde dann schon weitaus lockerer, also es war echt lustig. Ich hatte ja auch zum Beispiel keinen Plan von dem Bild. Ich habe das Bild noch nie gespielt gehabt und dachte nur so, ah, okay, auf geht's. war sehr lustig. Ja, es ging, glaube ich, vielen so. Ich habe das Bild noch nie gespielt, das ist witzig. Obwohl, ich meine, sag mal, Spirit Spammer oder so, musste nicht viel machen. Ich hatte das Bild ja auch noch nie gespielt, hat man ja auch gemerkt zum Anfang. Aber dann war ja alles gut. Ja, genau. Dann ging es ziemlich hoch her, wir sind ziemlich schnell durchgekommen. Ja. Ist dann ein tragischer Zwischenfall, wir den ersten Spieler verloren haben. Er ist unterwegs aus Roberts Bau gepurzelt. Ja. Das war der erste Visions of Regret Mesmer, der uns da abhanden gekommen ist. Mesmer. Mhm. wo wir dann halt gedacht haben, naja gut, ist jetzt nicht so toll, aber naja gut, wir werden es hinkriegen. Als dann ein paar Minuten später der zweite Visions of Regret Mesmer auch die Biege gemacht hat. Und von da an konnte man dann zusehen, wie sich unser Killspeed so ein bisschen, aber genau, wie sich dann auch der Killspeed verlangsamt hat. War. Aber trotzdem haben wir alles platt gekriegt. Ja. Das ist ja auch immer mit diesem Ton, Leute. Ich verstehe das nicht, ne? Da steht eine Truhe und die Leute rennen dahin. Als würde die Truhe verschwinden. Ja, wie bekloppt ist das? Ach, Dornwölfe. Ach, Upsi. Pop-ups. Oh, ich bin tot. Aber ich bin an der Truhe. Hey. Oh. Aber das war, ich fand das irgendwie, ja gut, ich finde das nicht, kotzt das so an. Ich würde am liebsten, weißt du, manchmal möchte ich Friendly Fire haben, das ist ja leider in Guild Wars nicht. Und dann möchte ich von hinten einfach nur dem voll eine überbraten. Ach schade, jetzt bist du tot. Naja. Ey, was soll das? Was soll das? Gerade in solchen Räumen, wo du unglaublich viele Pop-ups haben, in dem, was war denn das da relativ zum Schluss? Das war der, und da werden der alle Pop-ups geholt, wenn man da reinrennt, alle. Na, nicht alle, aber viele. Was soll das? Die Kiste steht hinterher immer noch da, alles gut. Nein. Weißt du, wie so ein Schild? Ausverkauf. Genau denselben Effekt. Hey, ich muss da rein, ich muss da ran. Schrecklich. Ja, wie so ein Krabbeltisch. Wie so ein Krabbeltisch. Ey, den Leuten, denen würde ich am liebsten nochmal so ein Pfeil von hinten in den Rücken oder so. Ehrlich. Ja, ich habe dann irgendwann mal gefragt, Greg war ja so hart drauf, dem war ja so langweilig, ich habe gefragt, wollen wir jetzt chaotisch weiterspielen? Geht auch, ne? Das ist so, ich hätte nichts dagegen gehabt. Aber man muss auch schon, ich meine, Dion sagt ja nicht viel dann, ne? Der kritisiert ja äußerst selten, manchmal sagt er was, da flippt er ziemlich auf. Aber man sollte sich schon Gedanken machen, wenn der Tank hinten steht. Vor allen Dingen, wenn der Tank Dion ist, dann kann irgendwas nicht stimmen. Wenn der denn nur da steht und gar nichts macht, dann ist er irgendwie davon nicht angetan. Das hat Greg das nicht so fand ganz ich, verstanden. Also das war schon ganz bezeichnend, weil Dion dann irgendwann da stand so und gar nichts mehr macht. Das war dann so, ja, wenn du das besser kannst, dann mach's halt. Ja, so hatte das den Eindruck auf mich. Und das ist schon, so ist es halt. Mei. So ist es halt. Und es lief natürlich auch überhaupt nicht. Weißt du, vorher lief ja alles total super, taktisch, alles prima. Und danach lief dann ja gar nichts mehr. Dann hatten wir ja auch unheimlich, weiß ich nicht, viele Leute sind dann irgendwie einfach mal, haben ins Gras gebissen, viel öfter mal Rückzug angesagt und so. Und das war natürlich auch, ich meine, die beiden Tanks standen hinten und die einzigen Leute, die noch hinter uns standen, das waren die Mönche. Und der Rest war vor uns. Das stimmt nicht. Wir standen so nebeneinander, Dion und ich, hab so geguckt, ne? Ich habe mir das dann angeguckt, habe mir gedacht, ja, mach ruhig. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, scheinbar ist Greg noch nicht so oft da unten gewesen, ne? Also ich meine, Dion und ich mittlerweile auch schon, du weißt, wo die Pop-Ups sind. Also ich habe das ja schon so oft gemacht, du weißt es einfach, du weißt auch, wie viele da noch kommen und an welcher Stelle die kommen. Und dann ist das natürlich angenehmer für die Gruppe insgesamt. Und wenn du natürlich dann irgend so jemanden hast, der einfach, ja, ich renn mal rein, dann, Ja, das ist aber so das allgemeine Problem. Also ich versuche mich halt möglichst an demjenigen zu orientieren, der dann halt vorne steht, beziehungsweise der die meiste Ahnung hat. Das ist halt in dem Moment, ist das Dion gewesen, der war auch noch Tank. Ja, wunderbar. Also das heißt, wenn der Tank nicht vorgeht, dann geht keiner vor. Fertig. Nee, das war nicht so. Das ist bei uns nicht so in der Allianz, hat man schon gemerkt. Nicht immer. Nicht immer, nee. Aber man sollte sich halt schon Gedanken machen irgendwie, als Mönch, wenn man seinen Tank überholt. Ja. Durchaus. Egal. Aber wie ich ja schon während des Runs dann sagte, ich meine, im Endeffekt, das ist ja nicht tragisch. Der Einzige, das Höchste, was sterben kann, ist ein Mesmer. Richtig. Ja, das war eigentlich ziemlich egal. Ja, und er hat auch ziemlich oft ins Gras gebissen, erstaunlicherweise, weil das war auch lustig, ne, weil das hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Der hat ja nie einen Schutzgeist mitgekriegt oder so. Die Mönche haben ihn ja auch nicht geheilt. Warum auch? Genau. Und er hat es ja nicht so ganz gemerkt. Und dann habe ich irgendwann mal, mir ging das so ein bisschen auf den Keks, weil wenn, dann sollen alle irgendwie in die Gruppe rennen. Dann haben wir eine echte Keilerei, das ist in Urgus vielleicht nicht so angesagt, aber Okay, dann sage ich mir, Leute, ich als Tank habe schon vielleicht bessere Chancen zu überlegen. Was hat er denn gespielt? Welche Position? Ich glaube, ganz normal Domination messt man, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ja, das ist Domination messt man, hast du natürlich nichts. Ja. Ist halt so. Mein Gott. Ist halt aber, so. Dann habe ich gefragt, wollen wir jetzt so weitermachen? Chaotic Ways oder Tactical Ways? Und so. Und dann hat er sich brav wieder hinten angestellt. Ja. Es hat sich. Du warst da richtig genervt, das hat man richtig gehört. War ich auch. Weil es ist einfach. Nein, weil dann dauert es umso länger. Nur weil einer halt meint, weiß ich nicht. Ich verstehe das immer nicht so. Wenn den Leuten langweilig, mir war auch schon langweilig. Dass ich ja sagte, mein schlimmster Urgus-Run war als Spirit Spammer. Das ist totlangweilig. Weil du da immer nur deine Geister setzt und die nach vorne ziehst und das war's. Nekro auch. Aber das, ja, Nekro ist auch nicht so spannend. Aber ich meine, trotzdem fange ich nicht an und bringe die Gruppe in Gefahr. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Was soll das? Das ist für mich so, jo. Da muss man es so machen wie Markus, ne? Markus, der hat zum Schluss mit allen möglichen Leuten gechattet. Und Markus kriegt das dann ja immer nicht hin mit dem Chat. Das war geil. Das ist so geil. Der hat da voll eine Diskussion am Laufen gehabt, Leute, wir waren dann zur Hälfte, haben wir das ja mitgekriegt? Oh, da waren die anderen aber genervt, ne? Das fanden dann, ja, stimmt. Da waren die anderen genervt. Da war ich dann so, ich kenne ja Markus, für mich ist das nichts Neues. Dass der halt echt, das ist auch so, als Damage-Dealer ist er manchmal vielleicht nicht so, weil er dann, oh, ich muss jetzt mal kämpfen, richtig. Ja, bin ich mal froh, dass er nie den Tank spielt oder so. Aber da waren die anderen richtig genervt, ne? Gerade die Mönche waren genervt. Ja. Also mich nervt sowas ja nicht. Also ich finde das ja okay. Also wenn jemand nichts zu tun hat oder eigentlich was tun sollte, aber dann halt mal irgendwas zwischendrin redet oder chattet, oh, das ist okay. Ja, ja. Solange er sich dann nicht vorne reinstellt und das Ganze macht. Ist das, nee, das macht er ja nicht. Mm-mm. Ja, eben. Von daher auch. Nee, aber die waren natürlich nachher genervt, als unsere Vormess mal weg waren. Weil dann musst du dann natürlich schon deine Kräfte bündeln, um dann irgendwann nochmal anzukommen. Obwohl es ging aber eigentlich. Also vom Killings BTS ging. Es dauerte ein bisschen länger als vorher. Also da merkst du schon, was die Vormesma eigentlich ziehen, ne? Damage-mäßig. Vor allem war es, das habe ich zwischendrin mitgekriegt, dass viele auf verschiedene Targets gegangen sind. Das war halt ein Problem. Ja. Gerade bei den Mönchen hatten wir da unglaublich lange auf irgendwelchen Mönchen rumgehackt. Nur weil dann drei auf den einen und der Rest auf den anderen. Und das war alles so ein bisschen. Ja gut, aber das ist natürlich die Zeiten, sag ich mal, wo du Target-Callen machst, die ist ja fast vorbei. Früher war das ja immer so, da hast du extrem Target-Calling gemacht und so. Also da war das ja noch unheimlich taktisch, aber ich meine, wir latschen ja heute los und dann ist das so nach dem Motto, naja, ihr wisst ja schon, ne? Und da hast du schon recht, aber dann haben viele halt eben nicht den Mönch angegriffen. Weißt du noch, diese beiden Mönche da, die sich da gegenseitig geheilt haben, da unten an der Treppe, die waren ja auch so geil. Genau. Ja, genau. Und hätte man dann vernünftig mal auf einen Mönch gegangen, dann hätte man ihn auch schneller down gekriegt. Aber gut, mir ist das egal. Genau. Ich stehe da vorne mit meinem geilen Schwert und hack auf den einen, mach irgendwie einen Schaden. Ja, wenn ich Glück habe. Ja, alles gut. Ja, das ist, kenne ich nix. Ja. Ist ja auch kein so, aber Thema. Der August nachher, der war ganz schnell platt. Ratzifatzi. Ja, klar. Weg war er. Mhm. Der ist relativ schnell ist der down gegangen. Also, was heißt relativ? Der ist ziemlich schnell down gegangen, ziemlich gut down gegangen. Ja. War sehr cool. Das haben auch alle gesagt, ne? Das war eigentlich das Schnellste, was wir alles bis jetzt erlebt haben. Also wie er down gegangen ist. Mhm. Ist auch keiner gestorben. Ja, das war normalerweise stirbt ja immer einer so. Ja. Doch. Einer wird von diesem explosiven Wachstum meistens irgendwie niedergestreckt. Kaschiert, ja, genau. Kaschiert, gekascht, Entschuldigung. Aber der Urgotz ging verdammt schnell down, keiner gestorben und das war eigentlich total easygoing. Ja, easygoing, genau. Also kannst du auch mit 10 Leuten machen. 10 Messmer geht auch. Genau. Ja, der braucht schon 12 Gruppen, ne? War total easy. Ja, war easy und war super. Und was ich halt eben besonders schön fand, war, dass du mal wieder ein bisschen dich konzentrieren musstest, weil sonst bist du ja so, das hat man schon so oft gespielt. Und was ich sagte, also wenn du dann irgendwie so Spirit Spammer oder so spielst, so, oh, da schnarchst du echt weg. Ja, selbst als Mönch, also wenn du wirklich als Mönch drin bist, ich habe den ja, das letzte Mal war ich als Mönch mit drin, das war jetzt, naja gut, war jetzt nicht so die ultimative Herausforderung. Aber ja, es ist schon richtig, also gerade so als Mesmer-Only-Balance-Team, das war cool, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Eis war ja so begeistert, die will jetzt ja unbedingt versuchen, mit uns die Tiefe als Mesmer-Only zu machen, weil ich glaube, das geht nicht. Boah. Nee, weil die wird ja die Verzauberung geraubt, das funktioniert mit den Tanks nicht. Naja, genau. Müssen wir ausprobieren. Ja, ich bin dabei. Mehr als ich klappen kann es nicht. Richtig. Das soll auch unser Thema heute sein, ne? Mehr als nicht klappen kann es nicht. Passt. Worüber reden wir denn heute, Elli? Sag mal. Über Elitegebiete. Genau. Wenn wir schon mal, wir haben uns gedacht, wenn wir gestern schon in Urgus waren und dann auch noch so cool mit Mesmer Only, können wir uns auch mal über Elitegebiete unterhalten. Ja. Welches ist dein Elitegebiet? Dein Lieblings-Elitegebiet, so rum? Na, der Urgus. Urgus? Ja, auf jeden Fall. Finde ich super, habe ich aber schon 20 Mal geschwärmt, weil ich das so schön finde da. Das sieht so hübsch aus, ja. Ja, ich fühle mich da total wohl bei dem Urgus in seinem Bau. Ja. Gemütlich, kuschelig. Gemütlich da, schnuckelig, die Gegner finde ich gut. Ich finde das auch mal schön in diesem einen Raum, wo diese ganzen, ach, wie heißen die denn? Diese Typen, die da in Massen auf dich zugerannt kommen. Weißt du, wo du diese zwei krummen Rinden hast, links und rechts, die du platt machen ach, musst? Ja. Ja. Mhm. Gefällt mir auch jedes Mal, weil jedes Mal heißt es abhauen. Genau. Ja, ups, die zwei Gruppen gezogen. Naja, macht nichts. Das ist schön. Finde ich gut. Ja. Also ich mag die Gegner. Das muss man auch sagen. Ich mag die Gegner. Zum Anfang hast du diese Schaufler und so weiter. Ich finde diese Idee nett mit den krummen Rinden, also mit diesen Effekten, die du hast, die du dann ausschalten musst, die ja echt nerven können. Ich weiß noch so, die ersten Male Urgus war ja eine Katastrophe. Da hast du ja gleich mal sowas von einem auf die Fresse gekriegt. Gerade schon im ersten Raum, da war schon wieder durch. Da warst du drin und tot. Ja, die Hüpfvampire und fertig. Und dann weiß ich noch, dass du echt ausprobiert hast, in welchen Ecken du dich drücken musst, damit der Effekt irgendwie noch nicht greift. Oh, ätzend. Wenn man sich dann so zum Anfang diesen Weg da durchgetastet hat und er nicht wusste, wo längs, ist auch schön. Mhm. Ich sag euch. Also die Elitegebiete waren ja, oder als Elitegebiete als erstes bezeichnet, waren ja die zwei, also Urgus Bau und die Tiefe. Das waren ja so die, die von ArenaNet selber dann als Elitegebiete bezeichnet wurden. Ja. Die UW, der Riss und der Hochofen, die man ja jetzt so mittlerweile auch so in Anführungszeichen zu den Elitegebieten zählt, die waren ja nicht so deklariert, sondern das waren ja nur so. Ja, das waren aber de facto ja Elitegebiete. Weil ich meine, der Effekt bei der UW war derselbe wie bei Urgus zum Anfang, reingegangen, aufs Maul gekriegt, gewiped. Und zwar in jeder Form, die nur vorstellbar war. Also gerade so die UW war richtig. Ja. Oder auch im Riss, ja, runtergekommen, Ausrufezeichen, also anklicken. Ich erinnere das. Ja, nee, aber das ging noch. Also ich finde, Riss hatte damals die Spieler, oder die kommen eher im Griff als UW. Also UW, weiß ich noch, als es angefangen, oder als Guild Wars am Anfang war, die hat man echt nicht geknackt zum Anfang. Das hat lange gedauert. Also bis das erste Team die UW geschafft hat. Ja, das hatte ich auch schon gesagt. Also das super schwer war. Richtig, ich hatte sie auch und schon danach, immer als... Und dann weiß ich auch, da kam dann das erste Mal so in Anführungsstrichen abgefahrene Builds. Wie dieser 500 HP-Monk. Weißt du noch mit diesem grausigen Cestus, den du denn da unbedingt brauchtest und so. Ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, so mit einer der ersten, wo ich sagen würde, abgefahrenen Builds, Und ich dachte, ey, wer bitte kommt auf so eine Idee? Das müssen auch die Leute sein, die sich das alles genau schön angucken mit der Statistik und dann brav ausrechnen. Also das, was genau. Mir total fährt, Lehnen. Ja, genau, solche Leute sind das. Und die kommen dann auf so abgefahrene Ideen. Aber das ist genauso wie mit Urgus gewesen, weißt du? Urgus machst du bis dahin, wo du eine nekrotische Verwechslung brauchst. Und wenn du das nicht dabei hast, dann kannst du gleich, das war's. Dann kommst du in dem Raum nicht weiter. Genau. Ja. Und das war, das macht diese Gebiete eigentlich so super spannend. Ich meine, nachher später weiß man dann, wie man die zu spielen hat und wo man was zu machen hat, das ist richtig. Aber trotzdem sind die noch spannend zu spielen, finde ich. Und immer wieder aufs Neue, finde ich. Ja. Also, da ist es ja dann halt im Zweifelsfall, ist es ja dann da nicht so sehr, dass du. Da kannst du auch schön mal mit den Builds spielen. Da gibt es dann immer wieder was Neues, dann gibt es dann Entwicklungen dazu, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, wie kann ich das kombinieren und so weiter. Paraway, Mesmerway, was es da alles gibt. Da war ja der Cry of Pain, also Schmerzensschrei war ja dann mal so eine ganze Zeit lang, war ja so hyperaktuell. Ich erinnere mich noch, wie dann das die war ersten, witzig, als alle Leute Cryway gespielt haben. Ja, genau. Tja, gedacht, mir ist geil, wie seid auf einmal total Mesmer in. Ja, also mit Cry of Pain wurde der Mesmer richtig, richtig gepusht. Mhm. Dann gab es ja dann auch mal die Zeit, wo du das Ding gefarmt hast mit 3 Leuten. Was? Das gab es ja auch noch mal. Urgos Three-Way. Ach so, ja. Mhm, genau. Das fand ich auch ganz interessant, sich das dann mal anzuschauen. Ja. Und solche Sachen, das finde ich eigentlich immer ganz, ganz prickelnd, wenn dann sowas rauskommt und du dir das mal anschauen kannst, dir das ausprobieren kannst. Das ist ganz cool eigentlich. Ja. Was ist denn dein Lieblings-Elite-Gebiet? Ich tendiere auch zum Urgos-Bau. Ich finde halt, Urgos-Bau ist das Schönste. Die Gegner sind zwar teilweise ein bisschen krätzig, finde ich, aber sie sind schön. Also es macht Spaß, gegen diese Gegner zu spielen. Ich bin aber auch ein großer Fan vom Hochofen. Hochofen finde ich auch ganz klasse. Ich überhaupt nicht. Ich habe ein paar Mal Hochofen gespielt, das finde ich, es interessiert mich überhaupt nicht. Also ja, so muss man haben. Zum Schluss habe ich das dann einmal noch gemacht, um die olle Statue dann zu haben, damit ich alle habe. So, die wollte ich dann haben. Und dann, aber das war jetzt auch das letzte Mal, wo ich Hochofen gespielt habe. Ich auch keinen Bock mehr drauf. Und was ich irgendwie schade finde, ich habe das ja schon 20 Mal gesagt, dass UW2, also die Tombs, eigentlich nicht mehr gespielt werden. Das ist ja eigentlich auch ein Elite-Gebiet. Wo man im Übrigen auch tierisch aufs Maul kriegt. Gleich am Anfang schon. Gleich am Anfang und am Schluss. Ja, da auch nochmal. Ja, das finde ich sowieso immer so gut, wenn du zwischendurch mal richtig so, also ich finde das gar nicht schlecht, wenn du so richtige Herausforderungen hast, so bestimmte Räume, die anstrengender sind. Das ist zum Beispiel in der Tiefe dieser Raum, wo du immer hinteleportiert wirst, der einfach nur nervt, ja? Ja, wo du genau. Zum Gegner, oh. Und dann kriegst du, wenn du Pech hast, auch noch, dann stehen sie da alle und hauen dir so richtig alles auf den Maul und dann war es das wieder, ne? Genau. Und du denkst dir nur so, ach nee. Genau. Und da kannst du nichts gegen machen. Ist das der Aspekt des Skorpions? Ist das der? Ich glaube, ja. Oh. Ich glaube. Kritzig, aber finde ich gut. Ich meine, sowas gehört sich für ein Elite-Gebiet. Ja, also gerade so mit dieser Kretzigkeit, das ist halt immer so ein Punkt. Also man kann das natürlich, man kann eine Herausforderung so gestalten, dass sie herausfordernd ist oder dass sie wirklich einen nur ankotzt. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo das relativ schnell vom einen ins andere umschlagen kann. Wo du halt sagst, okay, das ist herausfordernd, das ist anstrengend, aber es macht Spaß und das ist, das nervt nur noch. Und wenn es nur noch nervt, dann spielt es keiner mehr. Ich glaube, da ist auch teilweise was, teilweise das bei den Tombs, also bei der UW2 dann im Prinzip gelaufen, mal davon abgesehen, dass dann irgendwann die Items jeder hatte, wo dann die Leute gesagt haben, oh nee, komm, keine Lust mehr. Nee, das war gar nicht, weil die zu schwer war. Die war easy going mit dem Trap-Team. In dem Barrage-Team, das war easy going. Das war es nicht. Ich glaube, das waren einfach die Items, die jeder hatte. Das interessierte nicht mehr. Aber ich fand, welches Gebiet das wirklich hatte, wo die Leute gefrustet waren und keinen Bock mehr hatten, das war Dor. Also Tor der Pein. Ja. Also die, so, da war es definitiv so, das war so schwer am Anfang, das hat echt, also ganz wenige Leute nur geschafft und mit viel Übung und noch mehr Disziplin. Genau. Und ein Full Run war irgendwie gar nicht. Und wenn du den dann hattest, dann ist ja noch der Ole Malex da am Ende. Ja. Genau, das Äffchen. Das lila Äffchen. Weiß ich nicht, ob die da was gesoffen haben, als sie den designt haben, aber egal. Nee, also das hattest du ja aber auch anfänglich hattest du das ja überall. Also du kannst, wie du am Anfang nach Factions gegangen bist, das war sowas von unbalanced, fand ich, so frustrierend schwer. Und dann halt auch die entsprechenden Elite-Gebiete. Ich meine, okay, es ist ein Elite-Gebiet, es kann schwerer sein als der Rest. Aber teilweise haben sie es da echt übertrieben. Also das muss man wirklich mal sagen. Ja gut, also, ich meine, bei Oris Bauder weiß ich noch, als ich gesehen habe, 12, dachte ich nur so, oh. Genau. Verdammt. Oh, ja. Erstmal wie... Am Anfang war ja auch das Problem, wie solltest du da überhaupt hinkommen? Dann war ja noch das Problem, dass es überhaupt eigentlich nicht jeder machen konnte, sondern ja nur diejenigen, die dann eben das Haus zu Helsa oder Kavalon gehalten haben. Das war also ein sehr elitärer Kreis, so war das ja gedacht, deswegen auch Elite-Gebiete. Aber das ist alles dann kam ja das mit den Taxis, dass die anderen das auch mal spielen konnten. Dann gab es ja das Event, wo dann jeder rein konnte. Und dass sie dann jetzt ja mit den Schriftrollen dann sowieso ausgehebelt haben. Also es ist ja diese massive PvP-Ausrichtung, die sie bei Factions da angestrebt haben, die haben sie jetzt schon wieder teilweise rückgängig gemacht. Aber ich sag mal, es kam immer sehr drauf an, wer HZH oder halt Kavalon gehalten hat. Aber ich habe es oft erlebt, dass es Gilden gab, die haben einfach so getaxiert, kostenlos. Das gab Gilden, die haben das kostenlos gemacht, weil sie einfach gesagt haben, hey, warum sollen wir uns da, warum schließen wir irgendwelche Leute aus, die uns helfen können im Prinzip, nur weil sie nicht bei uns in der Gilde sind. Und kannte aber auch andere Gilden, die dann gesagt haben, unter 10p läuft da gar nichts. Wo ich nur gedacht habe, ey, das ist doch Unsinn. Ja, das ist doch, also gut. Ja, das ist Quatsch gewesen, ja. Okay. Aber ich habe das damals also öfter halt mit HZH gelten und daher kam das ja, dass man immer einen Charakter in Urgus oder beziehungsweise genau. In der Tiefe stehen hatte. Ja, als Wächter. Hatte ich ja schon mal erzählt hier, dass wir das immer schön abgesprochen haben in der Allianz, dass wir mehrere hatten, die da unten standen. Weil wenn du dann jetzt mal jemanden gefunden hast, der dich freundlicherweise dann getaxiert hast, dann hast du natürlich schön darauf geachtet, dass da mal brav jemand stand von deinen Charakteren. Ja. Wichtig ist aber auch, dass fürs Taxi du ja jemand, also der Charakter, der runter sollte, schon mal unten war. Also das funktioniert ja sonst nicht. Was ich auch noch ein ganz tolles Elite-Gebiet finde, ist die UW. Ich war schon ewig nicht mehr da. Die UW, ich finde die UW klasse. Ich wollte nochmal eben gerade zurück hier nochmal zu Urgus und die Tiefe. Damals, als das anfing, da konntest du super gut mit Pucks spielen. Das geht jetzt leider nicht mehr so. Ich habe damals sehr oft die Tiefe mit Pucks gespielt und auch Urgus. Und das ging völlig problemlos. Irgendwie, weil die Leute auch an dieses Gebiet ran, das rangingen. Also elitemäßig. Also elitegebietmäßig, die Leute sind wirklich ernsthafter rangegangen an das Gebiet. Weil sonst hast du es ja oft mal so, Pug, ja, wir gehen ja mal raus, wir sind ja mal nicht abgestimmt, wir gehen jetzt hier nicht taktisch vor und so weiter. Aber da waren die Leute wirklich so drauf, dass die ein Ziel hatten und dementsprechend auch irgendwie vernünftig an die Sache rangegangen sind. Und das klappte prima. Ehrlich. Also ich bin da ganz oft, gerade Tiefe habe ich ja unglaublich oft als Mönch gemacht, warum auch immer, weiß ich nicht. Aber ist so. Und da stand ich dann immer, habe gesagt, hier, Pfötchen gehoben, will mich jemand mitnehmen. Und das lief immer Bombe. Ja, weil sie alle die Items haben wollten zum Schluss. Die Dinger waren ja auch, das war ja lukrativ. Ja, das stimmt. Ja. Oh Gott, wir wissen es ja. Und das war Ellie mit 100 Platin für diesen bescheidenen Langbogen. Ja, es war vor allem ja auch, es gab ja, am Anfang gab es ja die Truhe nicht. Ja, das heißt, der Urgus hat zwei Sachen gedroppt und wer sie dann halt bekommen hat, hat sie bekommen. Das heißt, du konntest da runtergehen, 20 Mal und dir ist kein einziges Mal irgendein grünes Item gedroppt. Ja, und nicht mal dann Gold oder so ein Kram. Also wem sagst du das? Genau. Ja. Und das war halt so der Punkt. Und die Leute wollten halt alle diese Items haben, deswegen sind sie da sehr, sehr diszipliniert und konzentriert dann auch immer dran gegangen. Und deswegen konntest du da mit Pucks super, super rangehen. Das ging im Riss auch. Im Riss konntest du das auch. Das ging im Riss auch, Pucks genau. Aber in der UW konntest du es gerade vergessen. Ich bin 3-4 Mal mit Pucks in die UW gegangen und das hast du gerade vergessen können. Ja. Ja, UW ist sehr schön. Wir wollen ja immer noch mal einen UW-Fullrun machen für dich. Du hast ja immer einen gewünscht. Ich werde den mal in der Allianz jetzt demnächst. Mal vorschlagen. Mal vorschlagen, ja. Ja, wieso so ein Oldschool? Das ist ein schöner Balanced. UW. Ein schöner Balanced UW-Fullrun. Genau. Wir könnten ja eigentlich mal UW2 Mesmer-Style machen. Ich glaube, Crassus wird mich umbringen demnächst. Aber hat ja gestern gesagt, er will den Krieger löschen. Für ein Messer. Ach, ihr Lieben, das ist ein Allianzbruder von uns, von mir, nicht von dir. Und der hat kein Messer. Der steht so auf Krieger. Ich glaube, der hat irgendwie 10 Krieger von 10 Slots oder so. Ja, und wir haben ihm gestern vorgeschlagen, er sollte dann mal seinen Hauptcharakter löschen. Aber gut, kann man machen. Ja, macht aber nicht, der. Hätte ich auch nicht. Macht er nicht? Na gut. Genau. Nee, also von daher, also die Domäne der Pein. Ich fand die auch, also wir waren ja jetzt schon 2 Mal zusammen drin, wo wir da versucht haben, den Fullrun zu machen, der dann nicht geklappt hat. Nee, der hat deswegen nicht geklappt, weil irgendwelche Leute ins Bett mussten. Ja. So war es ja letztes Mal. Ich habe nicht. Genau. Nee, ich wollte ihr Leute gesagt, hier. Nicht, dass ihr denkt, wir sind gescheitert, nix. Sondern unsere kleineren Kinder mussten ins Bett. Genau. Fand ich ja auch wieder beschissen, ey. Da meldest du dich an für so ein Event und weißt, du musst irgendwie dann ins Bett. Ja, mei. Also, wobei man ja sagen muss, dass also. Was soll ich jetzt sagen? Dass wir sehr pünktlich losgekommen sind bei diesem. Gestern? Run. Nein, nicht ach, gestern. Bei der Doha, ja, da war ich total, bin ich fast hinten rübergefallen. Da waren alle geskillt, alle hatten Concerts dabei und es ging los. Ich glaube, eine Viertelstunde später, was war das denn? Ja, 10 Minuten oder so, genau. Und ich auch so, wie, es geht los, wir haben noch Zeit, Hilfe, ich habe nämlich noch nichts zu trinken und so weiter. Ich habe gedacht, naja, hast ja noch Zeit. Ja, Ellie und ich wollten auch noch was besprechen und irgendwie... Wir sind gestern übrigens auch total schnell losgekommen, aber das war einfach nur deswegen, weil der Markus hat ein Domination-Mesmer gespielt. Das heißt, keine neuen Skills kaufen, keinen neuen Bild. Und irgendwie muss sein Inventar auch leer gewesen sein. Und weißt du, was das Witzige ist? Ich habe, glaube ich, noch nie so wenig mitgenommen wie als Tank. Ich bin ja nicht mehr zurückgelaufen, habe mir die Sachen nicht mehr eingesammelt, habe nichts mitgekriegt. Sonst ist ja mal Inventar voll, Taschen voll bei mir ohne Ende und so. Dieses Mal hatte ich extra keine extra Rüstung mitgenommen und nichts. Leute, ich gehe ja sonst mal mit mindestens zwei Rüstung zum Wechseln los, weil man kann ja nie wissen, was los ist. Da muss man irgendwie mal durch so eine eklige Suppe oder so. Ja, genau. Muss man sich mal umziehen. Genau. Ja, weiß man nie. Nee, hatte ich gestern nicht. Ja. Und ich hab mein Inventar nicht vollgekriegt. Wie geil war das denn? Meins war voll, zwischenzeitlich. Aber dann wurde ja dieser tolle Kaufmann gesammelt und ich habe dann schnell mal vertickt. Ja. Also der Moloch war ja auch der Knaller. Das ist ein schöner, ne? Wenn man den holt. Der Moloch ist ziemlich cool, ja. Genau. Der ist super gut. Der kann 1A tanken. Ja. Kann der wirklich? Der tankt auch vernünftig. Und er gibt Energieregeneration, wenn du in der Nähe stehst. Das ist ein schönes Ding. Der gefällt mir richtig gut. Den habe ich auch als Mini-Pet und auch als Mini-Pet ist der sehr süß. Also zum Anfang hat mich ja dieser Räuber total aus dem Konzept gebracht, ne? Ich denke, ey, was ist das denn? Wie jetzt? Wo kommt der denn her? Gegner. Bis ich dann gemerkt habe, Mensch, der gehört ja zu uns. Richtig. Ja, Sternmerker. 20.000 Mal in der UW gewesen, da sind keine Räuber und dann sich wundern, wo der wohl herkommt. Ja. Was auch ich bin froh, dass da kein Ducky dabei war. Am Anfang, ist es schlimm, wenn ein Grinch mit auf dem Bild ist? Ja. Das war. Aber das ist nicht so schlimm wie ein Gacki. Wir hatten ja mal ein UW-Run, die Diskussion über Gackis. Warst du da mit dabei? Ja. Das war sehr schön. Und da wurde mir Gacki-Rassismus vorgeworfen von Markus, unserem Allianz-Leader, kann man jetzt gleich mal dazu sagen. Und Markus steht auf Gackis und das wurde auch dann ausführlichst kommentiert. Ja. Das ist sowieso immer toll. Also Markus ist das total witzig, das muss man ehrlich sagen. Mit dem hast du Diskussionen, die sind immer sowas von unter der Teppichkante zum Teil. mit dem Ball, also mit dieser Glaskugel. Mhm. Und Leute, das alles auf Englisch, ihr wisst Bescheid, wenn wir über Bälle reden. Genau. Da kommen dann andere Allianzmitglieder irgendwie harmlos, irgendwie online in TS und die erste Frage, denen die gestellt wird, ist, do you like your balls? Das war ein Mann, der da angekommen ist. Genau. Kleine Irritation, aber wir kennen uns ja schon. Alles gut. Ja, alles gut. Genau. Solche Fragen muss man sich stellen bei uns in der Allianz. Berechtigte Frage. Ja, fand ich auch. Ja, genau. Mhm. Ja, aber es macht halt tierisch Spaß. Also ich muss auch sagen, ich kann nur sagen, wie sehr ich meine Allianz liebe. Aber es ist immer wieder schön, weil wir haben so viel Spaß miteinander. Gestern, weißt du, wer gestern online war? Brötchen. Hier, russisch Brot. Brötchen, okay. Mhm. Brötchen war gestern online, hat mich angewispert und hat gesagt, er würde Guild Wars so langweilig finden. Und ich glaube, das liegt halt eben einfach daran, dass wenn du irgendwie niemanden mehr hast, mit dem du so richtig spielen kannst, so eine nette Allianz oder so, ne, Leute, die du immer triffst, dann ist es auch langweilig, ja. Weil du machst ewig dasselbe im Prinzip. Genau. Und ich glaube, es ist also deswegen halt eben nur so witzig, weil es mit der Allianz so Spaß hat. Ich meine, wir sind so eine Kuschelallianz, muss man auch dazu sagen, ne? Doch, wir haben uns ja eigentlich alle ziemlich lieb. Ja. Ja. Und dann macht das halt tierisch Spaß. Ich meine, komm Leute, wie oft haben wir das jetzt schon gemacht, Doa und so? Bis zum Erbrechen eigentlich. Ja, und trotzdem mache ich gerne mit, jedes Mal wieder. Ja, ich spiele auch unheimlich gerne mit euch. Also es ist immer sehr, sehr lustig. Es ist immer ganz, ganz toll. Ich werde ja mal mitgenommen, weil sonst kennt mich ja jeder so, ach, der Mensch, der nicht heilt. Oh, ja, nee. Aber das ist ganz großartig. Also, ja. Und ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Also wenn du da alleine in der Gegend rumeierst und dann vielleicht mit Pucks unterwegs bist, kann ich mir vorstellen, das ist nicht mehr so toll. Nee. Also das ist dann wirklich, also mit Pucks war es am Anfang, war es ja auch noch lustig. Du hast dich dann über so irgendwelche Stereotypen, hast du dich dann lustig machen können, aufregen können oder fandst das einfach nur putzig. Du hast halt auch entsprechend Pucks gefunden. Das hast du ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie alle ihre Helden. Dann brauchst du nur noch einen Kerl mit dazu oder also irgendeinen Gildenfreund oder irgendeinen Bekannten, der dann mit dir mitgeht. Ja, brauchst du noch nicht mal. Die Henshis sind so gut mittlerweile. Alesia haben sie ja auch alles weggenommen. Finde ich super unfair. Warum haben sie der Frau heilende Berührung weggenommen? Ja, damit sie nicht mehr toucht. Ja, nix. Damit sie ihre FSK-12 behalten können. Ja. Nee, aber. Ja, aber das ist so. Du kannst, guck mal, du kannst wirklich ohne Probleme. Ich habe mir ja vorher noch schnell Dings geholt hier. Obsidianfleisch habe ich mir da oben beim Joko da gesiegelt. Genau. Und du warst dann, glaube ich, irgendwie Essen oder AFK, keine Ahnung, jedenfalls warst du irgendwie nicht da. Wir waren ja zum Anfang zusammen unterwegs, haben dann eins auf die Fresse gekriegt, ich war erst weg und dann warst du weg, ist ja auch egal. Hatte ich keine Zeit mehr und dann kam ich wieder und dann war keiner da. Ja, dann packe ich meine Helden ein, dann packe ich meine Henchmen ein. Ich bin dahin, habe die Typen platt gehauen. Das ist kein Ding mehr heute. Aber dann kann ich auch gleich Singleplayer spielen, weißt du? Und ich hasse Singleplayer-Spiele, ist für mich das Schlimmste. So langweilig. Also es ist ja nicht unbedingt das, was du willst. Also es ist ja, ich meine, es ist ja ganz schön, wenn du dann halt die Möglichkeit hast, dafür wurde das Ganze ja eingerichtet, dass wenn du eben die Gruppe nicht vollkriegst, dass du die Henchmans mitnehmen kannst. Ja. Dann wurde das im Storyverlauf von Nightfall, wurde das ja mit den Helden eingeführt, die dann halt nochmal eine Erweiterung zu den Henchmans sind. Und das ist eigentlich eine tolle Idee. Nur es ist halt dann in dem Moment ist es so ein bisschen, es nimmt so den Flow aus dem Spiel. Also du brauchst im Prinzip keine großartigen Real Player mehr, sondern du kannst mit den computergenerierten Leuten kannst du ohne weiteres da reinkommen. Deswegen war das früher mit den Henchmen, wie die noch nicht so toll waren, war das interessanter. Es war zwar komplizierter und es war anstrengender, aber es hat auch mehr Spaß gemacht. Mhm. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich Elite-Gebiete auch gerne mag, weil du dann auch wirklich dich auch ein bisschen konzentrieren musst auf Teamplay, da wird ein bisschen mehr gefordert. Obwohl heutzutage ist es ja nun, was wir schon gesagt haben, wenn du es oft spielst und so, dann kannst du das auch mittlerweile im Schlaf. Aber also ja, aber so du kannst dich da halt dann immer noch sagen, oder du kannst da immer noch zum Beispiel durch den Wechsel der Klasse kannst du da nochmal viel rausholen. Also dass du dann zum Beispiel sagst, okay, ich spiele jetzt mal nicht das, was ich immer spiele, sondern ich spiele was komplett anderes. Genau. Und das damit kannst du dann auch nochmal so ein bisschen Druck reinbringen, beziehungsweise nochmal das Ganze, wie soll man das sagen? Interessanter machen einfach. Oder interessanter für dich dann nochmal gestalten, weil du eben umlernen musst. Also nicht so 0815, sondern eben was Neues. Ja, also das stimmt schon. Aber ich muss sagen, gerne. So Domäne der Pein hier am Anfang fand ich das richtig krätzig. Das war auch so heftig, das Gebiet, da hatte ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja. Wo du da wirklich im Schneckentempo dich vorgetastet hast und oh. Das war ja auch mit Razar, wie den Rituellen, wie man den sich holen konnte. Ja? Ja. Am Anfang, das war ja die Hölle. Also ich das war die Hölle, den zu kriegen, ja. Ja, am Anfang relativ schon geholt gehabt. Und das war einfach nur, ich glaube, ich habe 12 Anläufe oder so gebraucht, bis wir da hingekommen sind. Also es war ganz übel. Ja, aber es ist ja so Tor der Pein, weiß ich nicht, oder Domäne der Pein machen wir ja auch ein paar Mal. Aber finde ich jetzt vom Gebiet nicht so knallermäßig. Nö. Nö. Also es konkurriert in meinen Augen nicht mit der UW oder mit dem Hochofen oder mit dem mit Urgos. Ja. Also, nee. Ich sage immer, es ist Abadons Enddarm. Also, nee. Gefällt mir auch nicht. Ich bin da nicht gerne unterwegs. Nee, ist okay. Ist okay. Aber es ist jetzt so. Naja. Also es haut mich nicht so hungerker. UW ist wirklich schön. Ja. Aber das hatten wir ja schon mal gesagt, das ist auch landschaftlich schön. Mir gefällt das doch gut. Weil ich auch der Meinung bin, das passt auch zu Grenzen und so. Das ist in sich stimmig. Und das finde ich ja übrigens ja bei Urgos und auch die Tiefe auch. Das ist in sich stimmig, die Gebiete. Genau. Passen super halt zu Urgos oder zu dem merkwürdigen Baum. Ah, ja. Das war gestern auch so witzig, ne? Kill the tree, not the bushes. Genau, kill the tree, not the bushes. Das war so geil. Und dann haben uns die Büsche überrannt. Das war auch so. Genau. Die Büsche. Apropos Truhe, ich wollte noch mal eben was zu der Brücke sagen. Da war ja wieder genauso, ne? Da steht doch, auf der Brücke steht eine Truhe und was ist los? Truhe! Genau. Alles stop. Too far. Das hasse ich ja so, ne? Ich auch. Aber das muss nicht sein. Das muss. Ich war ein besseres Opfer, oder? Ja, aber es hat ja nichts mehr gebracht, weil die Fireflowers, die sind ja nicht mehr ausgegangen. Ja. Aber das ist ja genau das Ding. Aber wenn die Leute nicht wissen, wie man das spielt, dann bitte, dann stehe ich doch hinten und warte gerade mal eben. Ja, mal. Also, was haben die Leute gewonnen, die denn tot vor der Truhe liegen? Nichts. Gar nichts. Sie sind näher an der Truhe und können direkt anklicken, wenn sie gerest werden. Ja, super. Um dann lila Item zu kriegen, oder was? Genau. Am besten noch im Hard-Mode mit einem Dietrich und dann der kaputt geht. Ja, klar. Das ist Ehrensache. Wie sich das gehört. Nee. Welchen wir aber immer vergessen. Hm? Exil der Sklavenhändler. Oh Gott, ja, nee. Ja, den habe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Da haben wir auch ein paar Mal gespielt, ja. Erinnere ich den überhaupt noch, ja. Danken. Ja, danken. Ich weiß schon. Ist nicht so der Bringer, oder? Nee. Überhaupt nicht, gell? Also das ist nee, so... Hat, also ich versuche mich gerade krampfhaft zu erinnern, wie das da so ist. Eisboden weiß ich nur, dass das scheiße ist. Genau. Das erinnere ich irgendwie jetzt, das fällt mir so spontan dabei ein. Ah. Und also sonst? Das, also nee. ich finde das als Elitegebiet, also ich sehe es nicht unbedingt als Elitegebiet, das ist ein erweiterter Dungeon im Stile von der Domäne der Pein. Also du hast ja dann deine Vorquesten, die du erledigen musst, damit du dann in den finalen Dungeon mit Duncan selbst kommst, wie es ja in der, in der Domäne dann halt auch mit Malix ist. Mhm. Aber ich finde die jetzt nicht schwer. Und ich finde die auch nicht... Nee. Nee, also... Nee, ist halt krätzig lang. Ne? Genau. So, und das ist so... Nee, finde ich auch nicht so. Haut mich nicht um. Also ich finde auch die ganzen Dungeons sind nicht so der Bringer. Nee, aber das hatten wir letztes Mal ausführlich. Genau. Ich habe ja jetzt, Leute, ich habe mir jetzt ja noch einen Slot gekauft, ne, nachdem wir über Landschaften geredet haben. Nur für den Todcharakter. Also ich habe mir gesagt, okay, Leute, ihr 8,99, die haben wir gerade noch mal über. Und jetzt kaufe ich mir doch endlich einen Slot für einen Charakter, der nur im Tod bleiben will. Das ist ein schöner Ele. Und oh, so traumhaft. Ich habe wieder gestern durch die Katakomben von vorn bis hinten gelaufen, ne? Mhm. Das ist super. Dagegen sind die Dungeons gar nichts. Echt nicht. Ja. Das Feeling, was die Katakomben haben und wie das da aussieht, ist hammermäßig. Das ist wirklich wunderschön. Also ich Tod ist einfach traumhaft. Das Tod ist traumhaft. Das ist auch eine Elite. Also im Tod ist ja auch so eine Art Elitegebiet, ne? Da gibt's auch ein Elitegebiet, genau. Hinterm Tor, hinterm Ball. Oh. Da kriegt man ja auch auf die Fresse. Aber das weiß ich noch das erste Mal, aber frag nicht nach Sonnenschein, ja. Ja, genau. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie geschafft, die platt zu kriegen. Die Chars? Hm. Ich habe das dann auch irgendwann nicht versucht, also die waren nicht so hochgelevelt, die Charaktere, weil ich habe die dann ja alle mitgenommen wieder, ne? Also rüber. Ja. Ja. Aber jetzt könnte man das ja mal versuchen, jetzt wo der Ishar ja da lebt. Ich glaube, du kriegst den nicht hoch genug. Ja, doch. Oder es dauert so, ja gut, es dauert. Es dauert halt. Das so ist. Tut. Ja, das ist auch ein Elitegebiet. Da kriegst du auch aufs Mal, dann lernst du es gleich mal kennen, wie das ist. Genau. Das begegnet dir im Game immer wieder. Dass du irgendwo reinkommst, aufs Maul kriegst und denkst, oh, jetzt müssen wir irgendwie mal nachdenken. Genau, genau. Das war, als Elitegebiet kann man das gar nicht so bezeichnen, aber so eine Elite-Quest gibt es ja auch noch, so die Titanen-Quests. Ich finde die klasse. Ich ja, besonders schön ist, wenn du zu viert rauslatschen darfst, hier zu Adel. Ja, ja, gut, da kannst du ja hinten über den Tempel der Zeitalter und kannst dann da weiter. Nee, das ist ja gefaked, nix. Da geht man, hier wird nicht beschissen, sondern ganz brav zu viel zum Adel. Adel ist übrigens super, ne? Das ist auch ein guter Tank. Hier der Adelbern, der König. Ja. Der macht einen guten Job, doch. Ja. Für sein Alter, musst du bedenken. Für sein Alter ist er spitzenmäßig. Nee, ich weiß noch, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Weil meine erste Begegnung mit den Titanen-Quests war irgendwie so am Gerichtsgebäude, wo wir raus sind. Auf dem Weg zu den Ruinen, wo wir raus sind und mein Tang nur meinte, oh oh. Ich so, was heißt oh oh? Oh, ich habe die Titanen-Quest offen. Ich so, ja, mach halt. Ja, war ein Fehler, aber ja. Gut. Als Level 12 Mönch oder so hast du halt nicht so viel Chance. Nee. Okay. Fand ich übrigens, die Titanen fand ich ganz, ganz schwer damals. Waren sie so auch? Heute ist das eher so, oh, schnarch, ja, schnell mal Titanen und so. Aber die waren damals echt schwer. Aber das sind noch die richtigen Titanen. Ich finde die neuen Titanen, die dann in Nightfall dann ja eingeführt wurden, so ja. Diese Rollkäferviecher da. Nee, tut mir leid, das sind keine Titanen, überhaupt nicht. Die gefallen mir nicht. Nee, Titan ist doch schon vom Wort her irgendwie was Großes. Kolossales. Genau. Und da kommen da solche Rollkäfer. Was ist das denn? Das habe ich auch nie verstanden. Ja, ich finde die auch nicht so. Die neuen Titanen, ganz merkwürdig. Also. Ja. Aber Elitegebiet immer wieder gerne, muss ich ehrlich sagen. Elitegebiet ist super gerne. Also ich bin, das ist so die in Anführungszeichen, so the Final Frontier. Das ja, macht immer wieder Spaß, es ist immer wieder herausfordernd und du kannst halt wirklich auch schön variieren immer mal so zwischendrin. Vor allem, wenn du dann halt mal so Specials machst, wie dann eben so ein Mesmer-Only. Ist knallermäßig. Ja, also es ist wirklich schön. Muss ich sagen. Oder so, letztens haben wir ja UW2 gemacht, war auch mal wieder schön. War ich da dabei? Nee, ich glaube nicht. Da hatte ich mal UW2 auf den Plan gesetzt und da haben wir auch ziemlich, weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben, dann vergisst du das ja auch, ne? Ja, und dann stehst du davor wieder und denkst, ach ja, richtig, genau. Ah, da war was. Oh, da war doch was, so richtig, ah ja. Ja, ja, und das ist natürlich, das finde ich dann immer ganz schön, wenn du dich dann mal wieder ein bisschen anstrengen musst. Ja. Das finde ich jetzt ja auch im Tut so witzig. Wie weiß ich nicht. Dich ganz schön anstrengen musst, obwohl da nur 3 Gegner stehen. Ja, wo ich gestern noch zum Dion meinte, ich weiß noch, das erste Mal, als ich so im Tut war, da hinten bei Mary Malone mit dem Obstkorb. Ja, mit den Spinnen. Oh, da hatte ich das Gefühl, oh, ganz, ganz viele Spinnen. Genau. Gestern habe ich hier den Obstkorb geholt und ich so, ey, wo sind denn die ganzen Spinnen? Sag mal, sind das jetzt weniger geworden, Dion? Und Dion, nein. Ich so, also irgendwie, hier ist keine mehr. Doch weniger geworden. Ja, ich glaube, das ist so ein Factions Door Auswuchs. Ich weiß noch die ganzen roten Punkte bei Domäne der Pein. Das erste Mal. Wo ich dachte so, oh, nö, was ist das denn? Genau. Oh, scheiße, genau. Ja. Da hast du mir schon ein bisschen Angst. Ja, klar, aber gerade mal sagen. Vor allen Dingen, weil du weißt, das sind nicht Level 10 rote Punkte. Genau. Nee, aber das ist halt auch im Tod. Du hast halt, also wir hatten uns ja schon drüber unterhalten. Das ist halt, weil du hast keine gescheiten Skills, du hast nur so dieses Basic, den Basic-Kram. Ja. Und fertig. Also das ist schon weitaus herausfordernd. Du stäbelst halt die Viecher dann tot. Ja, oder hast dann halt auch mal so ein Skill, der dann halt auch mal ein bisschen Schaden macht. Ich meine, als Ele mit dem Feuersturm kannst du ja schon was reißen, weil die Gegner nicht rausrennen. Von daher, das rockt schon ganz schön. Jedes Mal Überwindung, Feuersturm zu casten. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Obwohl, weißt du, was dir gestern aufgefallen ist, das hatte ich vorher auch noch nie bemerkt. Der erste Trainer, von dem du deine Skills bekommst, ne, als Edel ist das ja Howard. Ja. Als Messmacher weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Die tauchen ja nie wieder auf. Im ganzen Tutorial nicht. Und die siehst du das erste Mal wieder in Yak's Bend. Genau, bis auf den Mönch. Der scheint den Char-Angriff nicht überlebt zu haben. Der ist nicht mehr da. Wer? Wie der heißt, weiß ich nicht. Gestern haben Dion und ich noch nachgeguckt, aber der Mönch, den gibt's nicht mehr. Der Kratzen? Der kommt nie wieder. Nee, das ist, glaube ich, ein anderer. Weiß ich jetzt auch nicht. Auswendig. Okay. Aber das fand ich echt ganz interessant. Wo haben die sich hin verpisst, die Lehrer? Was war das? Was war da los? Werde ich schön in meine Story einbauen. Ja, die sind auf irgendeine geheime Mission oder irgendwas. Alle zusammen und dann alle zusammen in Yak's Bend wieder. Genau. Wir sind als Team, als Balance-Team losgezogen. Als Vogel. Ja, scheint so. Ohne Mönch. Der braucht schon Mönche. Der ist unterwegs abhanden gekommen. Ja. Haben wir einen Mesmer. Ja, Mesmer reicht. Genau, haben wir ja gestern gesehen. Das funktioniert super. Genau. Man hat auch gestern gut gesehen, dass das mit der Energie gar kein Problem ist, ne? Nö. Was für eine Frage. Ich habe da, ich hatte ja da eine günstige Beschwörung dabei. Das Ding hat gerockt. Ja, das ist günstige Beschwörung ist sehr günstig. Das haut rein. Das ist sehr günstig, ja. Ich spiele das ja gerne als Degenerationsmesmer mit, ach Gott, wie heißt das? Wie heißt denn dieser Skill? Der ist so sauteuer. Albtraum? Albtraum beschwören? Also irgendwie, der kostet 25 Energie, glaube ich. Den ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, haut rein. Den muss man nehmen mit günstiger Beschwörung vorneweg und dann haut man noch so ein paar billige Degenerationsdinger dahinter, die irgendwie nur 5 kosten und dann ist der Energie, da kannst du richtig gucken. Geht der Balken runter. Ja. Das ist geil. Erzähl nicht, Messmer machen keinen Schaden. Machen wir auch nicht, das ist ja die, was können wir denn dafür, wenn deren Leben degeneriert? Können wir noch gar nichts dafür. Ja, das war der Nico. Nee, aber das ist eigentlich eine schöne Sache, dass wir das Elitegebiet mit einer Elite-Klasse sozusagen gespielt haben, ne? Weil Messmer hat ja nicht jeder, ist ja sozusagen eine Elite-Klasse. Ja. Ne? Finde ich okay. Messmer ist. Wenn man Guild Wars Charakter, da wird nur ein Charakter, eine Klasse weniger gespielt. Das ist, glaube ich, Para, ne? Ja, glaube. Ja. Sonst habe ich auch. Habe ich auch. Spiel, auch. Ich habe auch ein Para, ja. Sonst spielt kein Mensch Messmer. Ja. Oder sie haben Messmer und das ist ein Lagercharakter. Genau. Das haben ganz viele, ja. Genau. Ja, ich habe Messmer ist Lagercharakter Stufe 3. Ach so, ja. Mhm. Gut. Genau, der steht irgendwo da. Ja. Statt Ascalon. Ach. Du kannst übrigens auch super in Elite-Gebiete mit Messmer. Geht alles wunderbar. Die haben mittlerweile so super Skills, wie zum Beispiel Visions of Regret. Ist ja ein traumhafter Skill. Der haut ja richtig rein. Schönes Ding. Und da kannst du immer schön mitlaufen. Geht wunderbar. Was ja früher also, eben nicht war, ne? Also die haben sie nochmal, doch muss man ehrlich sagen, also nach DCOM hat sich auch mal ziemlich beschwert und hat immer gesagt, hier Messmer, der muss gebufft werden und so. Und die haben dem Messmer ja einige Skills mitgegeben, auch wie hier Cry of Pain und so, die schon knallermäßig sind. Und damals war diese Geschichte auch noch mit, oh, wie heißt das Ding dann noch? Es gab doch diese Kombination mit Geister, Schmerz. Oh, Leute, ich muss mal eben gucken. Ach ja. Gleich, wie ich sehe. Und diesem Elite-Assa-Skill. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit diesem Versprechen da, tödliches Versprechen oder wie das heißt. Nee, Versprechen der Assassinen, glaube ich. Oder das ja, genau. Das oder Versprechen der Assassinen, genau, irgendwie sowas. Und dann war das Geister... Oh, ich muss gucken, Leute, ich habe wieder hier keine Ahnung. Warte. Gott sei Dank, watertower.de. Fertigkeiten kriegen wir sofort geregelt. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung von Messmer Skills, aber. Jo. Das ist ja gut. Ja, Mai. Ja, aber das ist. Der Messmer hat halt, das hatten wir ja schon gesagt. Geisterschmerz. So, ja, und das war damals der absolute Knaller. Geht ja auch nicht mehr. Ja, also das war ja, also der Messmer wurde dann zwischendrin wirklich gehypt. Also die Cryer-Teams, ja, wo du als mit dem Cry of Pain dann durch die Gegend gezogen bist, das haben sie ja überall gespielt. Ja, das war ja so der moderne Ursen sozusagen zwischendrin dann mal. Das haben sie dann nochmal genervt, weil das so unglaublich overpowered dann im Endeffekt war. Ja. Ja, mei. Also das ist schon. Du kannst im Riss übrigens, wo wir von Elite-Gebieten spielen, im Riss kannst du super gut Verhexungsfresser Strudelmesmer spielen. Das musst du bloß dem Mönch sagen. Ja, und wenn der Mönch das nicht kapiert, was das für ein Skill ist und dann die ganze Zeit die Verhexung runternimmt, dann könntest du dem am liebsten nur einen die Fresse hauen, dem Mönchen. Ja. Ich hatte mal so, wir haben das mal gespielt mit einem Mönch, der hat es nicht kapiert, ja, was ich da mit hatte. Und dann bist du wirkungslos. Natürlich. Ja, das stimmt. Und dann sagst du als Mönch, lass den Skill nicht anfassen. Ja, ich mach das schon. Alles gut. Das hat so am Ende des Runs hat das dann kapiert und ich war entnervt. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist, ja gut, ich gucke halt auch zwischendrin, wenn ich so Klassen dabei habe als Mönch, wo ich jetzt die jetzt mit Verhexungen arbeiten auch. Also es ist ja nicht nur so, dass die Nekros oder die Mesmer Verhexungen drauflegen, sondern die arbeiten ja auch damit. Ja? Mhm. Ja, dann ist inspirierte Verhexungen, was auch noch alles. Dann schaue ich mir an, wenn dann Verhexungen kommen, macht irgendeiner was damit oder nicht? Oder ich frage dann halt. Ja, und damit umgehe ich das halt so ein bisschen. Aber, ja, mei, passiert. Aber da ist auch... Aber du hast es öfter mal. Also Leute, die müssen überhaupt nicht spielen, die haben echt, also gerade wenn dann sowas wie Verhexungsfress von Strudel oder andere witzige Sachen kommen, was wir ja auch gerne machen, sind die Geschichte, die Verhexung dann wieder zerschlagen. Mhm. Erst drauf und dann wieder zerschlagen und so, solche lustigen Geschichten. Und die sind ein bisschen irritiert. Richtig. Und dann muss das, das weiß er natürlich nicht, weil die sagen dann nicht, ich habe keine Ahnung vom Mesmer, ich kann mit dem Bild nichts anfangen, sagt ja keiner im Vorhinein. Ja, du guckst dir das an, wenn das Bild gepinkt wird und denkst, Mesmer interessiert mich eh nicht, und dann funktioniert es aber nicht im Team, wenn du es nicht kennst. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber das war wirklich einmalig. Das war ein so ein Mönch, der hat mich wahnsinnig gemacht. Der hat mich echt wahnsinnig gemacht. Vor allen Dingen, du machst ja einen Schaden, bis der Arzt kommt. Das ist traumhaft. Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Eigentlich. Wenn du so einen Übereifrigen da hinten stehen hast, der soll was anderes machen. Ja gut, er hat es doch nur gut gemeint, was? Ja, er hat es doch nur gut gemeint. Ja, hör doch mal auf. Der soll heilen. Was weiß ich? Nee, ist ja ein Protten. Also Protten. Naja, aber ich hab jetzt gestern gemerkt, dass ich den Mesmer eigentlich ganz gerne spiele. Also ich muss mal zugeben, ich spiele sehr gerne Mesmer. Ich habe nur wieder gemerkt, dass ich, als ich dann auch rumgelaufen bin, ich bin ja dann zu Mahans Grotte, um mir die Rüstung zu holen, dass ich einfach zu wenige Skills habe und noch nie so richtig mit dem Mesmer richtig gespielt habe. Also dass ich mal so die Builds und mir Skills angeguckt und so weiter. Das muss ich mal machen. Also ich habe seit gestern, das hat mich richtig mal wieder so auf den Mesmer-Trip gebracht, wo ich richtig Lust drauf habe, Mesmer zu spielen. Ganz selten bei mir, das muss man ausnutzen. Ja. Ja. Ja, klar, muss man machen, können wir gerne machen, dann spiele ich was anderes. Kannst du ja Mönch spielen. Geht gut zusammen. Kann ich auch machen, aber Assa geht auch gut zusammen. Assa? Nee, es geht nicht. Krieger ist ja nur Rollenspiel. Ja, stimmt. Assa ist gut. Assa ist wirklich gut zusammen mit Mesmer. Aber das sind fast alle Klassen gut mit Mesmer zusammen. Aber du hast schon recht. Also bei mir ist das immer so phasenweise, ne? Spiele ich immer ein Bild. Dann spiele ich mal eine phasenweise so und dann wieder ganz lange so, bis ich mal wieder was anderes komme. Ich bin auch ein bisschen faul. Ach ja, gut. Jetzt habe ich wieder total Bock auf die Generation momentan, muss ich ehrlich sagen. Die gehen. Also Degen habe ich auch, also Degen kann ich ein bisschen machen. Also so ich ein bisschen geil. Ja, macht Spaß. Also ich, wie gesagt, als Interrupter bin ich die absolute Niete, das weiß ich. von daher spiel ich das gar nicht mehr. Das ist auch schwer. Ich hatte es halt versucht, am Anfang so auf Interrupt zu gehen, habe mir halt die ganzen Skills dazu gekauft, nur um dann festzustellen. Ach so. Ah, okay, Fesra failed. Okay. als Interrupt. Ja. Wo ich dann jetzt im Prinzip, und dann hatte ich dann auch keine Lust mehr in dem Moment dann. Ja, weil das ist dann, wenn du dann wirklich auf was hinarbeitest und das dann nicht auf die Reihe kriegst, weil du einfach das nicht raffst oder das nicht so unfähig bist, dann hatte ich dann keine Lust mehr. Haben ihn einfach in die Ecke gefeuert und fertig. Also der steht auch in Löwenstein. Ich hätte normalerweise die ganzen Missionen und so weiter schon spielen können, aber nö. Das war mir dann, hatte ich dann keine Lust. Dann habe ich dann mein Para angefangen und dann habe ich dann irgendwann, ist dann der Para dann. Habe ich den sehr gerne gespielt und dann ist der mir auch auf den Sack gegangen und dann habe ich wieder Mönch gespielt. Riss zum Beispiel spiele ich nur ganz ungern im Mönch. Mhm. Vor allem im Pucks. Ich habe das am Anfang, habe ich drei oder vier Mal bin ich im Riss mit dem Mönch gewesen. Und mit dem Gildenteam, muss man dazu sagen. Und da war ich so der Arsch immer. Ja? Der Krieger rennt vor. Das war mein Lieblings... Also ich habe meinen Lieblingskrieger, Connor. Connor ist toll. Der rennt vor. Ja? Die letzten drei Gegner stehen noch. Er rennt in die nächste Gruppe, wundert sich, warum er nicht geheilt wird. Und dann bin ich immer angeflammt worden. Die ganze Zeit. Und da habe ich nur gesagt, ey, weißt du, sei mir nicht böse, aber wenn du als vorrennst, das geht nicht. Und habe ich dann jedes Mal habe ich dann irgendeinen Spruch gefressen, dann habe ich so gesagt, wisst ihr was, sucht euch jemand anders, ich gehe, komm nur noch als was anderes. Und dann bin ich dann die ganze Zeit dann als Ele oder als Nekro rein. Und das war sehr lustig. Seitdem spiele ich halt, jetzt außer wie wir da die... ich finde das ziemlich langweilig als Mönch im Biss, ehrlich gesagt. Ja, so also im Nachhinein, also wir haben ja dann... Ich finde das nicht so spannend. Wir haben dann ja auch diese mit dem, als Peiniger war ich ja dann mit euch mal drin. Das war ja sehr lustig. Und das war seit langer Zeit dann wieder mal, wo ich als Mönch im Riss tatsächlich ja, war. Ja, wo du dachtest, ich mache einen Witz, ne? Ja, genau, wo ich noch sagen wollte. Ja, so, wo du noch gedacht hast, Peiniger, ich mache einen Witz. Genau, und so, ja, ja. Und so. Ja. Es war sehr lustig, doch. Genau, und dann, ja. Die hätte ich auch mal richtig Lust auf Mönch. Jetzt muss ich erstmal ein Messer zocken. Ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Du kannst auch gut UW mitmachen. Ist auch schön. Nee, ich hab's auch mal wieder Bock auf meine Assa, muss ich ehrlich sagen. Ja, können wir mal machen. Also wenn du obwohl Assa, ich meine Assa, Leute, rauf und runter. UW, ich habe euch das ja schon erzählt, wo ich mir dann brav als Permasin denn meine Rüstung gefarmt habe. Oh, dann haben wir ja die Speedclear-Dinger gemacht, nachdem dann hier dieses Einzelfarmen nicht mehr ging, nachdem sie das ja genervt hatten. Mhm. Und der Arme, ja, der ist total verkommen. Den gibt's nur noch mit Stab in der Hand. Letztens habe ich den irgendwann mal wieder ganz normal gespielt, als Assa mit Klingen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie das Bild geht. Ich hatte mir da mein Lieblingsbild geladen und dann dachte ich mir so, wie hast du das noch gespielt? Was ist das jetzt? Wie war denn das noch? Moment mal eben kurz und so. Ich bin da total raus. Also wir ein bisschen üben. Aber ich spiele ja, hatte ich ja schon mal gesagt, ich spiele ja die Assa so gerne mit Aura der Verschiebung. Was ja bei den meisten Leuten zu Zuständen führt. Und zwar welche, die der Protmonk nicht heilen kann. Da muss man gucken, welche Mönche man dabei hat. Deswegen möchte ich so wahnsinnig gerne Dion haben, weil der ist total entspannt. Und da heilt dich immer. Millie auch. Das sind zwei hervorragende Mönche. Die sind richtig gut. Die sind doch total entspannt. Ja, das ist auch wichtig. Also, ja, das ist total wichtig. Gerade als Assa, wenn du, ich weiß, ich kenne andere Mönche mit Aura der Verschiebung, oh, das ging gar nicht. Und das gibt ja nur Ärger, ne? Wenn die schon keinen Bock drauf haben, dann, ja, dann funktioniert das eben nicht. Und das ist natürlich in Elite-Gebieten dann nochmal so schlimmer und dann hast du hinterher nur noch Probleme. Ja. Also ich habe, ich glaube, du warst du mal Assa mit mir als Mönch? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Weiß es nicht mehr. Das müssen wir mal machen, weil ich will mal sehen, wie du die Assa spielst. Also ich habe Springe halt viel vor und zurück und so. Ja, das ist okay, da bin ich ganz relaxed. Also ein Gilden, mein Gildenoffizier, der hat super gerne Assa gespielt, der hat ja auch richtig gut gespielt. Das war so am Anfang Factions, wo jeder Assa gespielt hat, den keiner verstanden hat und alle dann so Jump macht und so weiter. Ja. Das war so kretzig, da habe ich dann irgendwann gesagt, ey, wisst ihr was, ich heile euch nicht mehr, wenn ihr der Erste, der springt, der wird nicht mehr geheilt, fertig. Das habe ich dann halt im Verlauf habe ich das immer so ein bisschen revidiert. Ich versuche jeden zu heilen, nur wenn halt jemand meint, der muss mir wirklich aus der Reichweite springen und dann sich in irgendwelche Gegnerhorden zu teleportieren, ja, dann hat er halt verloren. Das ist aber dann sein Problem in dem Moment. Wenn ich darauf vorbereitet bin, wenn das vorher abgesprochen ist, alles überhaupt kein Thema habe. So Herzinfarkt-Geschichten. Das gestern haben die Mönche einen super Job gemacht. Wirklich einen super Job gemacht. Ja, die waren ziemlich gut. Die waren sehr gut. Auch der Protmonk war super gut. Ja. Echt. Die haben mich doch so manches Mal hochgezogen, da, wo ich dann schon ziemlich dachte, okay, jetzt drückst du gleich wieder am Boden. Ja, wo ich, da hab ich auch zwischendrin. Du hast ja als Mönch hast ja so den Blick. Ja. Als Mönch hast ja so einen Blick dafür. Wenn du selber Mönch spielst, hast ja so, wenn du die Balken siehst, ich hatte ja nichts zu tun, ich war ja Nekro. Und hab mir dann immer so die Balken und wie geheilt wird und so weiter, habe ich mir mal angeguckt. Und es war eigentlich ganz, war ganz interessant, weil bei manchen Sachen, wo ich echt gedacht habe, so, boah, das wird jetzt aschknapp, wo dann doch nochmal hochkam, fand ich ziemlich gut. Also da haben sie wirklich einige Situationen sehr souverän gerettet. Also echt Kompliment. Super gemacht. Ja. Ja, also muss ich auch sagen, weil ich glaube, Frost hat ja der hat den Ranger gespielt. Eis hat den Protmonk gespielt. Und Millie und Crisco. Crisco spielt auch super. Der spielt einen super Krieger. Ich meine, auch wenn der scheiße aussieht. Den habe ich ja in unserem hässlichsten Charaktere aus Guild Wars Builder Only Thread verewigt. Mit seiner Erlaubnis. Er ist ja ganz stolz drauf, dass er da in diesem in dem Thread ist. Obwohl er jetzt ja so tut, als wenn er davon nichts wüsste, dass da nur die hässlichsten Charaktere sind. Das stimmt aber nicht. Ja, genau. Und, ja, genau. Und, diese Unterhaltung war ganz toll. Ich war ganz überrascht. Sein Messer sieht echt gut aus. Der hat doch diesen Hexenhut, ja, den ich leider nicht habe. Und der, finde ich, steht ihm super. Der hatte eine Schuppenrüstung an. Ja. Und denn mit diesem Hexenhut sah Bombe aus. Der hat mir gut gefallen, der Messer von Crisco. Ja, sah gut aus. Habe ich mir auch gleich gesagt, war ihm gleich peinlich. Nee, also ja. ihr habt da sowieso, also in der Allianz habt ihr ein paar richtige Koryphäen, also wo ich wirklich, gerade Millie, ich habe jetzt wie gesagt schon öfter mit Millie geheilt, es ist unglaublich, wie einfach das Ganze wird, wenn du noch, also wenn du ja, jemanden richtig fähigen dabei hast. Also es ist ganz, ganz grandios. Ja. Ja. Dann langweilst Millie du dich super. Wirklich teilweise. Dion ja, als Tank, ja, und das ist dann, wenn dann sowas ist, weil du so ja, so ein super Zusammenspiel hast, ja, mhm, das ist einfach grandios, ja. Also, was ich ja schon mal sagte, es gibt ja ganz, ganz selten gibt es diesen Fall, dass wir irgendwo Streit haben. Was halt richtig, eben daran liegt, dass wir ein total eingespieltes Team sind und dass wir sehr gute Spieler dabei haben. Und richtig, das ist, wenn du so, was ich schon eben sagte, zwei, drei Spieler dabei hast, die sehr gut sind, die ziehen die ganze Gruppe hoch. Ich finde, das ist so ähnlich wie beim Tanzen. Weißt du, wenn du einen Mann hast, der vernünftig tanzen kannst, dann kannst du auch, brauchst du als Frau nicht tanzen zu können, der reißt das immer noch raus. Der ist so. Ja, der lässt die Frau so gut aussehen. Und genauso ist es mit. ja, der lässt die Frau echt gut. Ja, ich habe das schon öfter gesehen. Das waren irgendwelche Frauen, die konnten überhaupt nicht tanzen. Die haben dann mit irgendwelchen Leuten oder Männern, Leuten ist gut, Männern getanzt, die wirklich gut tanzen konnten. Und da hast du dich gewundert, ne? Wie gut die aussahen. So, das ist ähnlich mit der Gruppe auch, finde ich. Da könnte ich jetzt ein Referendum drüber halten, aber ist okay. Nee, es ist tatsächlich so. Also wenn du sehr kompetente Leute dabei hast, die können zwar, kann dir passieren, dass du immer einen dabei hast, der dir das Ganze dann wieder zunichte macht und die ganze Gruppe dann doch wiped. Aber das ist ja der Vorteil bei euch. Also es ist ja im Prinzip ein Allianz-Team. Ich als Intruder dann sozusagen, wobei ich dann doch versuche, mich möglichst in die Gruppe einzufügen und dann nicht vorne dann drin rumzustehen, irgendwelchen Unsinn zu machen. Bemühe mich halt. Ja. Ja, er war stets bemüht. Ja. Von daher. Ja, stets bemüht. Ja, wir assimilieren dich ja noch, pass mal auf. Ich muss erstmal diesen komischen Lachsen da abschwören. Da kriegen wir dich schon hin. Du willst immer noch, dass ich zu dir in die Gilde komme, oder was? Ja, klar. Ja, klar. Mal gucken. Soll ich dir mal eine Einladung schicken? Ich bin selber Gildenchef. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, und? Aber ich bin ja viel schöner als Gildenchefin als du. Ach so. Okay. Ja. Oh, Leute, jetzt Moment mal eben. Gilde, da muss ich muss jetzt mal mich total aufregen. Igitt, was ist das denn? Nehmt diese Helden raus aus meiner Gildenhalle. Ekelhaft. Was ist denn das, diese Henchmen? Dieser Scheißkrieger, der tanzt. Weg damit. Raus. Und diese blöde Tussi von Ele, die immer da steht. Ich will mit. Pick me. Oh. Ne. Willkommen in der wunderbaren Welt raus. Von Poison Alley. Ey. Entschuldigt, Leute, aber wirklich. Komm weiter. Auf. Nee. Ich finde das toll. Ich komme in meine Gildenhalle nichts ahnt. Als erstes diese dumme Tusnelda, die ganze Zeit immer pick me. Dann gucke ich nach vorne und da steht dieser Krieger und fängt an zu tanzen. Oh. Da war mir gleich so schlecht. Ich finden andere Leute auch. Markus hat ja gestern gedacht, die würden irgendwann mal verschwinden aus seiner genau. Gildenhalle. Das ist geil, weil er gedacht hat, das wäre so ein Halloween-Event gewesen. Da denkst du wirklich, das ist Halloween-Event, das ist nicht wahr. Aber da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ich finde die ja auch schrecklich. Die müssen raus. Die müssen weg da. Was ich aber ganz interessant finde. Und die haben so eklige Farben. Hast du mal die Stäbe geguckt und oh. Ja, ja. Was ich ganz interessant finde, wir haben ja die gleiche Gildenhalle. Ja, dann weißt du ja. Da steht der Krieger und das erste, was du siehst, ist, wie der anfängt zu tanzen. Da krieg ich Mordgelüste. Das ist meine Gildenhalle und ich will gefälligst die Leute da raus haben. Warum will ich die da überhaupt? Ich will die da nicht haben. Weg. Das wäre eigentlich so eine Sache, was ich ganz cool fände, wenn du dir die Gildenhalle eigens einrichten könntest. Also so, wie wir das ja schon mal für die Halle der Monumente angedacht hatten, dass du dir halt so Tische, Stühle, was auch immer reinstellen kannst, dass du auch die Gildenhalle so ausrichten kannst. Und was auch ganz cool wäre, dass du dir so eine eigene Map hochladen kannst. Weißt du? Du nimmst ein Programm, dann kannst du dir irgendwas zusammenklicken, wie das Ganze dann aussehen soll. Das lädst du dann hoch und bing, da. Ja. Kann ruhig Geld kosten. Alles gut. Ja, aber wenn wir die gleiche Gildenhalle haben, dann musst du dich überhaupt nicht umgewöhnen. Nö. Hast du alles drin? Hast du alles drin? Nee, alles nicht. Auch nicht. Geizig. Egal. Ja, wenn ich alles drin haben will, dann gehe ich zu Zoe. Oh, die hassen das so, wenn man Zoe sagt, ne? Die wollen immer SOJ genannt werden. Und deswegen sage ich natürlich mit Absicht Zoe. Zoe, oh ja. Gut. Nee, ich habe auch nicht alles drin. Ich habe dann halt nur so ein bisschen. Du, da gehst du zu den Escala, die haben auch alles. Ja, was brauche ich denn? Ich bin da zu geizig. Ich brauche nur Farbstoffhändler und Runenhändler. Das ist das Wichtigste. Kaufmann. Seltene Materialien. Ja, der Kaufmann ist ja standardmäßig drin. Ja, ich meinte Materialien. Materialien, seltene Materialien habe ich noch drin. Fertigkeitenhändler. Ach, brauchst du nicht, der hat eh nix, was du nicht schon hast. Ja, ich weiß. Ja, für meine Messnerin hat er ein bisschen Kram. Ja, weil das ist natürlich auch, ich weiß, das waren so manche Käufe, da hast du dich gefreut wie Bolle, weil du jetzt ganz endlich hast du zusammengespart. Ich glaube, der kostet sogar 100 Platin, ne? Und dann, ja genau. Und dann kriegst du eine Crap. Ja, das ist ein bisschen doof, aber mein Gott. Das hab ich dann festgestellt. Aber dafür hast du jetzt super tolle neue Henchmen da drin. Dankeschön. Ja, super. Da lohnt sich. Super. Lindsay und Co. Tolle Idee. Nee, geht gar nicht. So, jetzt sind wir aber von Elitegebieten leider ein bisschen abgekommen, ihr Lieben. Ach, macht doch nichts. Macht nichts. So, wie sieht das aus bei euch mit Elitegebieten? Super, findet ihr das auch geil? Macht ihr auch die ganze Zeit Elitegebiete? Oder nicht? Was ist euer Lieblings-Elitegebiet? Auch Urgott. Könnt ihr mal was sagen? Habt ihr denn schon gemacht? Wie schnell wart ihr? Habt ihr? Ach, keine Ahnung. Schnell wart ihr, ja. Ja, ihr Lieben, erzählt mal. Wir freuen uns auf Feedback, wie immer. Genau. Unter abschaltimpuls.fesra.com oder in der Interessengemeinschaft bei www.wartower.de oder im Thread, im Wartower-Forum. In der Kreativecke, in der Medienecke, in den Tonspuren. Genau, also total in der Ecke halt. So, voll in die Ecke gestellt sozusagen. Komplett, ja. Ja, absolut. Okay, ihr Lieben. Ja. Dann, war uns eine Freude. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, also erzählt was Elitegebiete-mäßig, was da bei euch los ist und so weiter. Wir freuen uns drauf. No? Ein bisschen mehr Feedback geben. Ihr müsst mal ein bisschen fleißiger werden. Ihr könnt auch e-mailen. Abschaltimpuls@fesra.com. Habe ich vergessen. Ist okay. Geht auch, ja. Das stimmt. Ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Viel Spaß auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss.